Erster David sprach mit den Anführern der Soldaten und mit allen wichtigen Männern. Zweiter David sagte, wenn ihr einverstanden seid und Gottes will, rufen wir alle Israeliten zusammen. Auch die Priester und Leviten sollen kommen. Dritter, wir holen die Lade unseres Gottes zurück. In der Zeit von Saul haben wir nicht nach ihr gefragt. Vierter, das ganze Volk war einverstanden. Alle fanden den Plan gut. Fünfter, David rief alle Israeliten von Ägypten bis nach Hamat zusammen. Sie wollten die Lade Gottes aus Kirjat Jerim holen. Sechster, David und ganz Israel gingen nach Bala. Das ist Kirjat Jerim in Juda. Dort war die Lade Gottes. Siebter, sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. Ussa und Ahio führten den Wagen. Achter, David und alle Israeliten tanzten vor Gott. Sie machten Musik mit Harfen, Trommeln und Trompeten. Neunter, sie kamen zum Platz von Kidon. Die Rinder stolperten. Ussa hielt die Lade mit der Hand fest. Zehnter, Gott wurde sehr zornig auf Ussa. Er tötete ihn, weil er die Lade berührt hatte. Ussa starb dort vor Gott. Elfter, David war ärgerlich, weil Gott Ussa getötet hatte. Der Ort heißt heute Peres Ussa. Zwölfter, David hatte an diesem Tag Angst vor Gott. Er fragte, wie kann ich die Lade Gottes zu mir bringen? Dreizehnter, David brachte die Lade nicht in die Stadt von David. Er brachte sie zum Haus von Obed-Edom aus Gat. 14. Die Lade blieb 3 Monate im Haus von Obed-Edom. Gott segnete die Familie von Obed-Edom und alles, was er hatte.